Das soziale Netzwerk Wispier will mit Verschlüsselung gegenüber Facebook punkten. Aber trotz bekannter Datenschutzprobleme, dem NSA-Skandal und auch Unmut über Facebooks laschen Umgang mit Hassbeiträgen, das Netzwerk bleibt einfach omnipräsent. Warum bieten eigentlich Hacker und die Open-Source-Community keine echten Alternativen, Kevan Tonekaboni? Ich habe mich auf dem Chaos Communication Kongress umgehört und da gab es die unterschiedlichsten Antworten. Manche sind an sozialen Netzwerken nicht interessiert, haben kein Sendungsbewusstsein, sagen sie. Oder sie haben ihre eigenen Tools, eigene Server, Chaträume, Mailinglisten, Wikis und so weiter. Andere nutzen zum Beispiel Twitter für PR und Öffentlichkeitsarbeit, etwa um für Veranstaltungen oder um für politische Positionen zu werben. Einer sagte mir aber auch, verschlüsselte Mails, da wüsste er, das handelt sich immer um Arbeit. Und bei WhatsApp sei das anders und er will auch einfach die Babys-Fotos von seinem Neffen sehen und die gibt's halt nur dort. Aber es ist auch nicht so, dass es gar keine Alternativen gibt. Neben Wispier gibt es ja auch die bekannteren Projekte wie beispielsweise Diaspora und Friendica, wobei die Daten auch nicht verschlüsselt abspeichern. Nehmen wir mal Diaspora. Sie haben es erwähnt, das dümpelt ja eigentlich auch nur vor sich rum. Seit 2010 wollten die Macher mit ihrem verteilten Open-Source-Netzwerk Facebook Beine machen, aber Facebook wächst und wächst. Diaspora bleibt irgendwie stehen. Das ist richtig, was auch daran liegt, dass es kompliziert ist, Diaspora aufzusetzen, falls man denn einen eigenen Server betreiben möchte. Friendica ist da einfacher. Zwar sind die Diaspora-Nutzerzahlen von ca. 500.000 im Vergleich zu Facebook verschwindend klein, aber sie sind eben auch nicht tot. Schaut man sich die beliebtesten Schlagworte bei Diaspora an, dann sind die Hauptnutzer Hacker und Politaktivisten. Aber das Hauptproblem bleibt, meine Peergroup, meine Freunde, die fehlen dort vermutlich. Da bleibt es dann beim bekannten Henne-Ei-Problem. Warum sollte ich wechseln, wenn meine Freunde nicht auch wechseln, also das andere Netzwerk noch nutzen? Lässt sich das durchbrechen? Facebook ist ja auch nicht auf einen Tag das größte Netzwerk geworden. Die Aktivistin Katharina Nukun, die einst für die Verbraucherschutzzentrale Facebook verklagt hatte, die hat die Nutzer von Diaspora untersucht. Und sie beschreibt Netzwerkeffekte, die dazu führen, ob ein Dienst sich durchsetzt. Facebook war ja anfangs exklusiv für Harvard-Studierende, dann öffnete es sich zunächst für die Elite-Universitäten und erst langsam für alle. Und diese Exklusivität und dass genau meine Peergroup, zum Beispiel Kommilitonen von meiner neuen Uni, dass die alle dort sind, das entfaltet eine extreme Sogwirkung. Diese Effekte, wie könnten die von den Facebook-Alternativen genutzt werden? Wir haben auf Diaspora ja erst die Hacker, dann auch andere Politaktivisten. Laut Nukun müsste das Wachstum von diesen Gruppen ausgehen. Es ist aber fraglich, ob diese Gruppen eine solche Sogwirkung entfalten könnten, wie zum Beispiel Studierende. Und außerdem sind meine Kosten, Facebook zu verlassen, immens hoch. Die Kontakte, Kommunikation, Empfehlungen, ja auch die Babyfotos und Urlaubsbilder. Auf all dies hätte ich ja keinen Zugriff mehr, wenn ich Facebook verlasse. Und Katharina Nukun sieht darin ein Marktversagen. Sie fordert, da ist sie ganz Aktivistin, eine Regulierung und denkt da an vorgeschriebene Schnittstellen, über die die Daten zwischen den verschiedenen Anbietern ausgetauscht werden könnten. Also, dass meine Diaspora-Inhalte bei Facebook landen und umgekehrt. Das würde den Wechsel vereinfachen, denn ich wäre nicht so drastisch abgeschlossen. Und wenn wir uns erinnern, bei der Privatisierung der Telekom, da musste diese als Monopolist ja auch zwangsweise Anschlüsse zu den anderen Telefonunternehmen anbieten. Alternative soziale Netzwerke haben es schwer gegen den platzhirschen Facebook. Informationen von Kevan Tonekaboni. Danke.